Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alle sohbet Allah, dem Herrn der Welten, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad, und Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit, und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir nehmen uns vor, in den nächsten Predigen inshallah ta'ala etwas über den Charakter unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam kennenzulernen, auf dass wir ihm nacheifern und auf dass wir in guten Taten miteinander wetteifern. Wir wissen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur zu den besten und vollkommensten Charakterzügen aufgerufen hat, nein, vielmehr war er derjenige, der allen voran sie als Erster umgesetzt hat. Er sagte sogar sallallahu alaihi wasallam: Ich bin im Wesentlichen nur entsandt worden, um die vollkommenen oder um die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde beschrieben von Aisha, als er gefragt worden ist über seinen Charakter, sagte er, sein Charakter war eigentlich der Koran. Das heißt, wenn du wissen willst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, dann lies einfach den Koran und dann weißt du, dass er jede Ayah von diesen Ayat auf beste Art und Weise umgesetzt hat. Dies, weil der Prophet a.s. uns mitteilen will, dass es beim Koranlesen nicht um das Lesen an sich alleine geht, sondern darum, ihn zu verinnerlichen und in die Tat möglichst gut umzusetzen. Meine lieben Geschwister, zu den edlen Hadithen, in denen der Prophet a.s. zum guten Charakter aufruft, gehört der folgende gewaltige von Abu Dharr al-Ghifari, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er berichtet darin, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Siehe dich vor Allah vor, egal wo du bist. Und lass der schlechten Tat eine gute folgen, dann wird sie sie ausradieren. Und gehe mit den Menschen mit einem guten Charakter um. Dieser Hadith wurde von Imam al-Tirmidhi überliefert und er sagt, der Hadith ist Hasan und Sahih. Dieser edle Hadith, liebe Geschwister, beinhaltet nicht einfach nur drei Ratschläge vom Propheten a.s., sondern sie sind drei Beispiele ganz unterschiedlicher Art. Das erste Beispiel oder die erste Empfehlung ist, siehe dich vor Allah vor, egal wo du bist. Hier geht es um die Beziehung zwischen dir und deinem Herrn. Dass du ihn fürchtest, egal ob man dich sieht oder ob du nicht von jemandem gesehen werden kannst. Und die zweite Empfehlung ist, lass der schlechten Tat eine gute folgen. Das ist zu deinem eigenen Gunsten. Das spielt auf die Beziehung zwischen dir und deiner eigenen Seele an. Und der dritte Teil des Hadithes, gehe mit den Menschen auf gute Weise um, ist die Beziehung zwischen dir und den Geschöpfen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und diese Geschöpfe Allahs beinhalten sowohl Muslime als auch Christen als auch Juden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im anderen Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As, dass der Gesandte sagte, die Besten von euch sind diejenigen, die den besten Charakter haben, überliefert von Imam al-Bukhari. Und es gibt zahlreiche Hadithe, die, wenn wir sie aufzählen würden, würde die Zeit vergehen, ohne dass wir wirklich sie alle aufzählen könnten. Aber diese Hadithe, liebe Geschwister, ich frage mich, wenn jemand zum Beispiel seinen Bruder kränkt, oder seinem Bruder etwas Schlechtes sagt, oder seinem Bruder sein Versprechen gegenüber nicht hält, oder seinem Bruder aus dem Weg geht, oder seinem Bruder kein freundliches Gesicht entgegenbringt, wie soll dadurch die Waagschale am Tag der Auferstehung mit guten Hasanat gefüllt werden? Wie soll das funktionieren? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith von Abu Darda, es gibt nichts, das in der Waagschale des Gläubigen am Tag der Auferstehung schwerer wiegen wird als ein guter Charakter. Es gibt nichts, das in der Waagschale des gläubigen Menschen am Tag der Auferstehung schwerer wiegen wird als ein guter Charakter. Jemand mag fragen, was ist mit dem Gebet? Was mit dem Tauhid? Was mit der Zakat? Was mit den ganzen guten Taten? Liebe Geschwister, sie sind Teil des guten Charakters. Denn was gibt es denn Besseres, als dass man Allah gegenüber dankbar ist? Allah erschafft einen, man dient niemandem außer ihm. Allah versorgt einen, man dankt niemandem außer ihn. Allah subhanahu wa ta'ala gibt einem Gesundheit und Körper und man betet für ihn und stellt sich für ihn hin. Das ist zweifellos der beste Charakter überhaupt. Aber auch alles andere, was wir an guten Charaktereigenschaften erwähnt haben. Und dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gegenteil: Wahrlich, Allah verabscheut denjenigen, der unverschämt ist und Unverschämtes von sich gibt. Das heißt, Dinge, die sich nicht ziemen, dass man sie sagt. Es gibt Dinge, die sind nicht unbedingt haram, aber es gibt Dinge, man sagt sie nicht, wenn man eine Gesellschaft ist. Und man spricht sie nicht aus. Und so gehört das auch zur Eigenschaft des, so gehört das auch zum Koran Karim und auch zur Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass manche Worte umschrieben worden sind, weil es sich nicht ziemt, bestimmte Dinge auszusprechen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat aber nicht nur zum guten Charakter aufgerufen, sondern er hat selbst ihn auch umgesetzt und er hat die Ursachen dafür in Kauf genommen, um sie umzusetzen. Er hat etwas dafür getan. Und zu den besten Sachen, die du tun kannst, um einen guten Charakter zu erlangen, neben natürlich, dass man mit anderen guten Menschen zusammenlebt, aber auch ist, dass man Dua macht und Allah darum bittet. Und so gehört es zu einem der Bittgebete des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit denen er manche seiner Gebete begonnen hat. Ihr wisst, wenn man Allahu Akbar gesagt hat, beginnt man mit einem kurzen Bittgebet. Und eines der längsten, das überliefert worden ist, beinhaltet folgenden Satz: Wahdini li ahsan al-akhlaq. Das heißt, und leite mich zu den besten Charaktereigenschaften, denn niemand leitet zu ihnen außer dir. Und wende von mir die schlechten Charaktereigenschaften ab, denn niemand wendet sie ab außer dir. Das überliefert ein Sahih Muslim. Insofern, liebe Geschwister, sollten wir viele Bittgebete sprechen, dass Allah Azza wa Jal uns diesen Weg zeigt und auch den Erfolg verleiht, ihn zu gehen. Denn wir wissen vieles, aber wenn es darauf ankommt, es umzusetzen, geht es nur, wenn Allah Azza wa Jal dir die Kraft gibt. Deswegen sagen wir immer, la hawla wa la quwwata illa billah. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, zu den guten Taten, die er machte und guten Charaktereigenschaften war, dass er unter den Menschen versucht hat, Frieden zu stiften, dass er versucht hat, Streite zu beseitigen, er versuchte zu schlichten zwischen Konfliktparteien, sodass er sogar in einer Begebenheit einmal zu spät zum Gemeinschaftsgebet gekommen ist. Und so heißt es in einer Überlieferung von Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Stamm der Banu Auf einmal gegangen ist, Banu Amr ibn Auf, um zwischen ihnen zu schlichten. Dann begann die Zeit, wo wir normalerweise das die Iqama ausrufen wollen. Dann ist der Muadzin, naja, zu wem ist er wohl gegangen, wenn der Prophet nicht da war? Zu Abu Bakr radiallahu anhu. Er ging zu ihm und fragte ihn: Abu Bakr, betest du den Menschen vor, sodass ich die Iqama ausrufen kann? Er sagte: Jawohl. Und dann hat Abu Bakr das Gebet für die Muslime geleitet. Und während der ersten Raka'a erst ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinzugestoßen und hat danach erst das Gebet für die Muslime weitergeführt. Das heißt sogar, dass Salah, die wichtigste Säule nach dem Glaubensbekenntnis, hat er sallallahu alaihi wasallam etwas hinausgeschoben, damit er einen Streit beseitigt zwischen gläubigen Muslimen. Deswegen, liebe Geschwister, Islam ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Islam bedeutet nicht einfach nur zu sagen, ich bin Muslim, sondern es bedeutet auch, das mit guten Taten umzusetzen. Und deswegen, meine lieben Brüder und meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur den Gläubigen verziehen, sondern er hat auch seinen Feinden verziehen, wie bekannt ist aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne darauf im Einzelnen einzugehen. Und wer all diese großen Sachen nicht umsetzen kann und wer sagt, ja, wenn ich zornig bin, kann ich nicht verzeihen und weiß nicht was, der soll einfach das alles vergessen, was ich gesagt habe. Und sich nur eine einzige Empfehlung merken. Und diese lautet: Wenn du schon diese guten Sachen nicht umsetzen kannst, dann tu uns einen einzigen Gefallen und lass und schone uns vor deinen schlechten Charaktereigenschaften. Schone uns vor deinem eigenen Übel. Lass alles. Schone uns vor deinem eigenen Übel. Deswegen Abu Dharr radiallahu anhu hat einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt und gesagt: O Gesandter Allahs, was ist die beste Tat? Und da hat der Prophet ihm ein paar Taten auferzählt. Naja, irgendwie, vielleicht kam es ihm vor, als wäre das zu viel. Oder er wollte für die Leute, die schwachen Menschen wie unser einer, wissen, was man machen kann, wenn man nicht diese ganz tollen Sachen alle umsetzen kann. Dann sagt er: O Gesandter Allahs, stell dir vor, ich kann diese Taten alle nicht umsetzen. Oder ich bin älter geworden und ich kann das nicht mehr machen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dann beachte darauf, dass dein Übel nicht zu den Menschen gelangt. Auch dies gilt als eine Spende von dir selbst gegenüber. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. und der Wortlaut war von Imam Muslim. Deswegen ist diese Tat, diese Sadaqa, diese Spende, kann jeder Mensch sich selbst bzw. anderen gegenüber machen, dass er einfach sein Übel anderen Leuten vorenthält. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch einen Erfolg verleihen, das umzusetzen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.